Niemandsland, eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn. Niemandsland, una isla de sentido común en un mar de sinsentido. Die heutige Sendung möchte ich mit einem Nachruf beginnen. Klaus Doldinger ist tot, Deutschlands König des Jazz. Klaus Doldinger zählte zu den bedeutendsten Jazzmusikern des Landes. Er schrieb die Tatortmelodie. Nun ist der Künstler gestorben. Ja, er ist tot, Klaus Doldinger. Er gehörte zu einem der meistgehörten Musiker seiner Generation. Geboren wurde Klaus Doldinger 1936 in Berlin. 1940 zog die Familie nach Wien und 1945 nach Bayern. Dort in Schrobenhausen hörte er zum ersten Mal in seinem Leben amerikanische Musiker Jazz spielen. Ein Erlebnis, das er rückwirkend als eindrucksvolle Initiation beschrieb. Von Schrobenhausen ging es 1947 nach Düsseldorf, wo er 1957 sein Abitur ablegte und dann zunächst begann, Klarinette zu studieren, um dann zum Altsaxophon zu wechseln. Eigentlich war Klaus Doldinger also Jazzmusiker, aber was heißt eigentlich? Und was für ein Beruf ist ein Jazzmusiker? In seiner Autobiografie Made in Germany 2022 erschienen, gibt er einen kursorischen Einblick in seine Motivationslage. In den 50er Jahren, heißt es da, standen für meine Generation alle Zeichen auf Veränderung. Für viele junge Leute war der Rock'n'Roll damals das Ventil der Wahl gegen den Muff der Nachkriegszeit. Meine Musik der Freiheit war der Jazz. Die Tatortmelodie ist deutsches Kulturgut, schreibt die Taz am 18.10. auf ihrer Homepage. Die Tatortmelodie ist deutsches Kulturgut, geschaffen von dem Komponisten und Saxophonisten Klaus Doldinger. Nun ist die Jazzlegende, wie gesagt, im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau der deutschen Presseagentur sagte. Er sei am Donnerstag daheim im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Mit seiner Band Passport hat Doldinger internationale Jazzgeschichte geschrieben. Bis ins hohe Alter stand er auf der Bühne. Mehr als 5000 Auftritte absolvierte er in gut 50 Jahren. Das Passport-Album The First 50 Years of Passport erschien zum 50-jährigen Bandjubiläum 2021 und zeichnete die musikalische Entwicklung der Gruppe nach. Zu den zahlreichen Bandkollegen Doldingers gehörte übrigens Udo Lindenberg, der 1971 der erste Schlagzeuger bei Passport war und seinen damaligen Chef als Jazzmeister würdigte. Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere aber schon deutlich früher. Anfang der 50er Jahre, noch während seines Klavier- und Klarinettestudiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixie-Band The Feet Warmers und sammelte erste Erfahrungen. Mit The Oscars Trio gründete er einige Jahre später seine erste Band. 1960 tourte Doldinger erstmals durch die USA und bekam in der Jazzmetropole New Orleans gleich die Ehrenbürgerwürde verliehen. Die Karriere des in Berlin geborenen Musikers hatte international Fahrt aufgenommen. 1969 startete er seine neue Band Motherhood, ehe 1971 Passport folgte. Zu den Quellen der Doldinger Musik zählten Jazz, Rock, Blues und Soul ebenso wie experimentelle Elektroklänge und lateinamerikanische Rhythmen. Parallel komponierte er für Film- und Fernsehproduktionen, zu Publikumserfolgen wie Das Boot, Die unendliche Geschichte, Salz auf meiner Haut und Liebling Kreuzberg steuerte er die Musik bei. Die Tatortmelodie wurde zum Evergreen. Anlässlich des 85. Geburtstages von Doldinger hatte 2021 auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert und den Musiker als kreativen Geist gewürdigt. Der improvisierten Musik stets neue, eigenständige Ausdrucksformen verleiht, einem Komponisten und Arrangeur, der mit unzähligen international führenden Jazzmusikern gearbeitet hat, und einem Lehrer und Künstler, dessen Werk die improvisierte Musik seit Jahrzehnten beeinflusst. Ruhe in Frieden, Klaus Doldinger, in den ewigen Jagdgründen der Jazzmusik. Eine Prise Lyrik. Man nehme eine Prise. Eine kleine Menge, die zwischen zwei Fingerspitzen passt, aber geschmacklich das Tüpfelchen auf dem I ist. Eine Prise Salz, eine Prise Zucker, eine Prise Ironie. Eine Prise Salz verbessert den Geschmack des Kaffees und ist sogar beim süßen Kuchenteig unerlässlich. Es war einmal Mode, eine Prise Schnupftabak auf den Handrücken zu streuen, den kleinen belebenden Rausch einzuatmen und den Kopf mit einem herzlichen Niesen zu befreien. Eine Prise kann die entscheidende kleine Menge sein, die ein Gericht oder einen Tag ins Gleichgewicht bringt oder etwas Ungewohntes hineinschmuggelt. Genau das, denke ich, vermag eine Prise Lyrik. Als Prise bezeichnete man auch die mitgenommene Beute auf einem Schiff. Erbeutete Blicke, erbeutete Einsichten, erbeuteter Sprachreichtum. Auch das ist eine Prise Lyrik. Ein Gedicht in seiner kleinen, abgeschlossenen, aber ungeheuer konzentrierten, gemessenen Form birgt Welten, Gedanken und Gefühle. Es öffnet die Sinne für innere und äußere Realitäten. Eine Prise genügt. Eine Prise Lyrik im Oktober 2025. Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens. Der Herbst hat begonnen, doch hier am Mittelmeer ist es immer noch spätsommerlich warm. Da fällt mir das Gedicht »Hälfte des Lebens« von Friedrich Hölderlin ein, das mich schon in jungen Jahren beeindruckt hat, nicht erst jetzt, wo ich mich im sogenannten Herbst des Lebens befinde. Das Gedicht selbst ist scharf in zwei Hälften geteilt. Jede der beiden Strophen repräsentiert eine Hälfte des Lebens. Der Gegensatz könnte schockierender nicht sein. Dem sinnlichen Bild eines Spätsommers am See stellt sich unverbunden die Ahnung eines Winters entgegen, in dessen Kälte alles, sogar die Sprache, erfriert. Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Friedrich Hölderlin wurde am 20. März 1770 in Laufen am Neckar in Württemberg geboren. Als das Gedicht in Friedrich Wielmanns Taschenbuch für das Jahr 1805 erschien, war er 35. 1804 hatte Hölderlin vom Tod seiner geliebten Suzette Gontard erfahren, die als bürgerlich Verheiratete für ihn unerreichbar blieb. Die Trauer um den Verlust mag in die Betrachtung der liebenden Schwäne eingegangen sein, auch wenn das Bild darüber hinaus eine mythologische Bedeutung hat. Der weiße Schwan war der Begleiter des Apoll und somit auch ein Symbol der Dichter. Im September 1806 wurde Hölderlin psychisch erkrankt in die Allgemeine Autenriedsche Klinik in Tübingen eingeliefert und ein Jahr später als unheilbar krank dem Schreinermeister Zimmer zur Pflege übergeben. Im heute berühmten Turmzimmer am Neckar lebte er noch 36 Jahre bis zu seinem Tod im Juni 1843 in völliger Abgeschiedenheit und weitgehend sprachlos. Doch die Ahnung eines kargen, lichtlosen Winters hat wohl auch mit dem Verlust politischer Hoffnungen zu tun. Hölderlin stand den Idealen der Französischen Revolution und den in Süddeutschland starken Bestrebungen zur Gründung einer Republik nahe. Im Mai 1804 wurde Frankreich unter Napoleon erneut ein Kaiserreich. Napoleons Krönung zum Kaiser erfolgte am 2. Dezember 1804 in Notre-Dame de Paris. Statt einer Revolution mit Hilfe Frankreichs erlebte Süddeutschland den Despotismus des selbsternannten Kaisers, allerdings auch politische und territoriale Reformen. Der Wiener Kongress stellte 1814-15 nach Napoleons militärischer Niederlage in ganz Europa die Monarchien wieder her. Als der fürsorglich um Hölderlin bemühte Freund Isaac von Sinclair, ein jakobinischer Jurist in Diensten des Landgrafen von Hessen-Homburg, 1805 wegen vermeintlichem Hochverrat verhaftet wurde, war der verängstigte Hölderlin schon nicht mehr vernehmungsfähig. Ob er Sinclairs Umkehr zum reichstreuen Diplomaten noch mitbekommen hat, ist unbekannt. Aber welche Fahnen klirren im Wind? Sind es die eisernen Wetterfahnen auf den Kirchtürmen oder doch politische Fahnen? Die in den ersten Versen vorgestellte Farbpalette Gelb, Birnen, Rot, Rosen und Blau, See, entspricht den Farben der Südwestdeutschen Republik von 1798-99. Das Weiß der Schwäne, das Rot der Küsse und wiederum das Blau des Sees evozieren die französische Tricolore. Paragraph 1. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber wo geht sie hin? Ja, wo geht sie wohl hin? Irgendwo geht die doch hin. Die Staatsgewalt macht plötzlich Halt, da sieht sie etwas stehen. Was sieht sie denn da stehen? Da sieht sie etwas stehen. Und plötzlich schreit die Staatsgewalt, sie schreit, auseinandergehen. Warum auseinandergehen? Sie schreit, auseinandergehen. Da steht so etwas zusammengeballt und etwas fragt, warum. Warum fragt es denn warum? Da fragt sowas, warum? Da schießt natürlich die Staatsgewalt und da fällt so etwas um. Was fällt denn da so um? Warum fällt es denn gleich um? Da liegt etwas, das ist mausetot. Aber das ist ja das Volk. Ist denn das wirklich das Volk? Ja, das ist wirklich das Volk. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 301. Pasarán. Thomas Mann, Spanien. Den folgenden Text schrieb Thomas Mann 1937 in seinem Züricher Exil. In Spanien wütet das Interesse, es wütet mit einer Schamlosigkeit, wie die Welt sie selten gesehen. Tatsächlich gehört, was sich dort seit vielen Monaten abspielt, zum schändlichsten und skandalösesten, was die Geschichte aufzuweisen hat. Sieht, empfindet es die Welt? Nur sehr teilweise, denn auf nichts versteht das mörderische Interesse sich besser als darauf, die Welt zu verdummen und ihr über sein wahres Wesen Sand in die Augen zu streuen. Von einer Dame, wohnhaft allerdings in dem heute dunkelsten Teile Europas, in Deutschland, ist mir die Äußerung überliefert: Wer hätte auch denken können, dass die Roten aus blauem Himmel in Spanien solche Gräueltaten begehen würden? Die Roten aus blauem Himmel, in diesem Buch, dessen Text nichts von wilden Bolschewiken, sondern von Männern bürgerlicher und christlicher Weltanschauung geschrieben ist, kann man lesen, wie wenig umstürzlerisch das Reformprogramm der Spanischen Volksfront, des politischen Bundes von Republikanern und Sozialisten war und auf welche Zustände ihre Formierung, ihr entschiedener und legitimer Wahlsieg die Antwort bildete. Hat man denn kein Herz, keinen Verstand? Will man sich durch das Interesse, das immer an die schlechtesten Instinkte, wenn auch unter Namen verlogenen Wohlanstands wie Kultur, Gott, Ordnung, Vaterland appelliert, widerstandslos um den letzten Rest seines freien menschlichen Urteils bringen lassen? Ein niedergehaltenes, im überlebtesten, rückständigsten Stile ausgebeutetes Volk trachtet nach einem helleren, menschenwürdigeren Dasein, nach einer sozialen Ordnung, mit der es besser als bisher vor dem Angesicht der Gesittung zu bestehen gedenkt. Freiheit und Fortschritt sind dort noch keine von philosophischer Ironie und Skepsis zersetzten Begriffe. Sie sind für dieses Volk höchste, erstrebenswerteste Lebensgüter, Bedingungen der nationalen Ehre. Es bildet sich eine Regierung, die mit aller durch die besonderen Umstände gebotenen Vorsicht die gröbsten Missstände zu beheben, die notwendigsten Verbesserungen durchzuführen unternimmt. Und was geschieht? Eine Generalsemeute im Dienst der alten Ausbeuter und Unterdrückungsmächte unternommen und übrigens mit dem spekulierenden Ausland abgekartet, flammt auf und misslingt, ist schon so gut wie niedergeschlagen, wird aber von den fremden, freiheitsfeindlichen Regierungen gegen das Versprechen ökonomischer und strategischer Vorteile für den Fall des Sieges der Insurgenten unterstützt. Mit Geld, Menschen und Kriegsmaterial genährt und hingefristet, so dass des Blutvergießens, der trostlosen, verbissenen, auf beiden Seiten immer schonungslosere Grausamkeit zeugenden Selbstzerfleischung des Landes kein Ende ist. Gegen das um seine Freiheit, sein Menschenrecht verzweifelt kämpfende Volk werden die Truppen seiner eigenen Kolonialgebiete in den Kampf geführt. Von den Bombenflugzeugen des Auslandes werden seine Städte demoliert, seine Frauen und Kinder niedergemetzelt. Und alles dies heißt national. All diese himmelschreiende Schurkerei heißt Gott, Ordnung und Schönheit. Ginge es nach der interessierten Presse Europas, so müsste längst die Hauptstadt gefallen, der Sieg der Ordnung und Schönheit über das marxistische Lumpenpack längst vollkommen sein. Aber die halbdemolierte Hauptstadt ist, zu dem Zeitpunkt wenigstens, wo dies geschrieben wird, immer noch nicht erobert und das »rote Gesindel«, wie die interessierte Presse gerne sagt, nämlich das spanische Volk, verteidigt sein Leben, sein höheres Leben, mit einem Löwenmut, der dem verdummtesten Interessensknecht über die hier waltenden moralischen Kräfte zu denken geben sollte. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker genießt heute in aller Welt die größte offizielle Verehrung. Auch unsere Diktaturen und Totalitärstaaten legen Gewicht darauf, wenigstens vorzutäuschen, dass sie 90-98% ihrer Völker hinter sich haben. Nun, die gegen die Spanische Republik revoltierenden Militärs, so viel ist klar, haben das spanische Volk nicht hinter sich und können vorläufig auch nicht vortäuschen, dass sie es hinter sich haben. Mit Marokkanern und Invasionstruppen müssen sie sich die Möglichkeit dazu erst verschaffen. Möge es nicht ganz genau feststehen, was das spanische Volk will, was es nicht will, das ist vollkommen klar und deutlich, nämlich den General Franco. Dennoch haben die an der Erwürgung der Freiheit interessierten europäischen Regierungen mitten im Toben des von ihnen unterhaltenen, wenn nicht entfesselten Bürgerkrieges die Herrschaft dieses Rebellen als die einzige rechtmäßige anerkannt. Sie, die bei sich zu Hause in Dingen des Hochverrats, man kann es wohl sagen, einige Sensitivität an den Tag legen, unterstützen einen Mann, der das eigene Land den Fremden ausliefert. Sie, die sich Nationalisten nennen, setzen alles daran, einem Gesinnungsgenossen zur Macht zu verhelfen, dem die Unabhängigkeit seines Landes nichts ist, wenn nur die Freiheit, das Menschenrecht zur Strecke gebracht werden können, und der erklärt, 2/3 des spanischen Volkes sollten lieber des Todes sein, ehe denn im Land der Marxismus, das heißt eine bessere, gerechtere, menschlichere Ordnung siegte. Es ist gar zu empörend, verbrecherisch und widerwärtig. Diesen erstaunlichen Text über die Situation in Spanien schrieb Thomas Mann 1937 in Zürich. Thomas Mann, Erzähler, Essayist, Romanschriftsteller, wurde 1875 in Lübeck geboren. 1894 übersiedelte seine Familie nach München. 1901 erschien der zweibändige Roman Buddenbrooks über den Verfall einer Familie. Nationalkonservativ und chauvinistisch gesinnt, begrüßte Thomas Mann den Ersten Weltkrieg und verfasste seine Kampfschrift »Betrachtungen eines Unpolitischen« von 1918. In den frühen 20er Jahren vollzog sich ein politischer Wandel hin zu republikanisch-demokratischen Auffassungen, die Thomas Mann in mehreren Reden, vor allem in »Deutsche Ansprache«, ein Appell an die Vernunft, von 1930 beglaubigte. 1924 erschien der Roman »Der Zauberberg«. 1929 erhielt Thomas Mann den Nobelpreis für Literatur. Von einer Vortragsreise ins Ausland kehrte er 1933 nicht mehr nach Deutschland zurück und ließ sich in Frankreich nieder. Von 1933 bis 1943 erschien sein vierbändiges Romanwerk »Josef und seine Brüder«. 1936 erklärte Thomas Mann sich für die Front der Migranten. 1938 übersiedelte er in die USA. 1952 kehrte er in die Schweiz zurück. 1947 erschien sein Roman »Dr. Faustus«. Und im Jahr 1955 ist Thomas Mann in Kilchberg bei Zürich gestorben. Die Erzählung »Spanien«, erstmals als Nachwort in »Spanien, Menschen in Not«, Schweizer Arbeiterkinderhilfswerk, erschien in Zürich 1937. Aus Thomas Mann, gesammelte Werke in 13 Bänden, herausgegeben im S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt am Main 1960 und 1974. Sie hörten »Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges«, Folge 301, eine Niemandsland-Produktion 2025. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Verrannen die Nacht und der Morgen, der Bach und der Flotte mit Feuern voraus. In Stürmen und Hosen, wir roten Matrosen, wir fahren als vor uns hinaus. Voran an Geschütze und Gewehren, auf Schiffe in Fabriken und im Schacht. Dort über den Erdball, dort über die Meere, die Fahnen der Arbeiterbahn. Kinder der Fabriken, die Kinder des Meeres, wie erst unser Wille zum Ziel. Zur Arbeit geboren, dem Meere verschworen, wir fürchten nicht Kämpfe noch Krieg. Voran an Geschütze und Gewehren, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. Dort über den Erdball, dort über die Meere, die Fahnen der Arbeiter war. Doch dort wird er stehen, Patriot, gib dir Kreuzer zum Gefecht. wir rüsten die rote Marine voran. Voran an Geschütze und Gewehre, vom Schiffen in Fabriken und Geschaf. Vertüter die Erde, vertüter die Meere, die Fahnen der Arbeit. Wilhelm Klemm. Schlacht an der Marne. Langsam beginnen die Steine sich zu bewegen und zu reden. Langsam beginnen die Steine. Die Gräser erstarren zu grünem Metall. Die Wälder, niedrige, dichte Verstecke, fressen ferne Kolonnen. Der Himmel, das kalkweiße Geheimnis, droht zu bersten. Zwei kolossale Stunden rollen sich auf zu Minuten. Der leere Horizont bläht sich empor. Mein Herz ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen, durchbohrt von allen Geschossen der Welt. Die Batterie erhebt ihre Löwenstimme, sechsmal hinaus in das Land. Die Granaten heulen. Stille. In der Ferne brodelt das Feuer der Infanterie. Tagelang, wochenlang. Langsam beginnen die Steine sich zu bewegen und zu reden. Die Gräser erstarren zu grünem Metall. Die Wälder, niedrige, dichte Verstecke, fressen ferne Kolonnen. Der Himmel, das kalkweiße Geheimnis, droht zu bersten. Zwei kolossale Stunden rollen sich auf zu Minuten. Der leere Horizont bläht sich empor. Mein Herz ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Durchbohrt von einem Geschoss. Stille. In der Ferne brodelt das Feuer der Infanterie. Tagelang, wochenlang. Eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn. Ihr seid die Größten, ihr seid die Stärksten und ihr bestimmt, wohin die Reise geht. Ihr macht die Regeln, ihr könnt sie brechen. Keine Frage, euch gehört der Planet. Doch frei und glücklich seid ihr auch nicht. Da ist ein Monster, das euch gefangen hält. Und es entscheidet, was ihr denkt, was ihr tut, was ihr wollt. Und es hört auf den Namen Geld. In kleinen Mengen ist es harmlos, kann für manch ein Problem auch die Lösung sein. Doch zu viel auf einmal ist schlimmer als die Pest. Kommt schon, wir wollen euch befreien. Die Welt braucht keine Milliardäre. Stellt euch vor, wie schön es ohne euch wäre. Empathie und Vernunft statt Raffgier und Beschiss. Frische Luft, grüne Wälder, saubere Meere. Ihr seid klug, kreativ, denkt voraus, habt Energie, könnte so viel Bedeutendes erreichen. Aber leider dreht sich alles nur um Macht und Profit. Und dafür geht ihr auch mal über Leichen. Ihr erpresst, korrumpiert, hintergeht, manipuliert, zettelt Krieger und schluckt ganze Staaten. Seid kontrollzwangsgesteuert und paranoid, anders ausgedrückt Psychopathen. Eure Macht ist eine Droge, sie hat euch fest im Griff, eine Waffe in den völlig falschen Händen. Wir sind co-abhängig, leider, doch sehen das Problem, sind bereit, den Wahnsinn zu beenden. Die Welt braucht keine Milliardäre, stellt euch vor, wie schön es ohne euch wäre. Empathie und Vernunft statt Raffi und Beschiss, frische Luft, grüne Wälder, saubere Meere. Ja, die Welt braucht keine Milliardäre, und wir schaffen das auch ohne Gewehre. Wir töten euch nicht und wir sperren euch auch nicht ein. Im Gegenteil, ihr werdet Millionäre! Ihr redet gern von Freiheit und alle stimmen zu. Ohne Freiheit wär's wirklich nicht schön. Doch je mehr ihr davon habt, umso weniger bleibt für den Rest. Und das ist das Problem. Die Welt braucht keine Milliardäre. Stellt euch vor, wie schön es ohne euch wäre. Doch wir töten euch nicht und wir sperren euch auch nicht ein. Im Gegenteil, ihr werdet Millionäre. Ja, die Welt braucht keine Milliardäre. Darum kommen wir euch jetzt in die Quere. Und wir sagen es deutlich und wir sagen es laut, auf dass der Gedanke sich vermehre. Niemandsland. Una isla de sentido común en un mar de sin sentido. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, aus der Oktoberausgabe von Le Monde Diplomatique, ein Artikel zum Thema Israel und der Gazakrieg. Verdrängen und leugnen. Der Umgang der israelischen Mehrheitsgesellschaft mit den Verbrechen in Gaza. Von Gedeon Levy. Das Massaker vom 7. Oktober 2023 hat dem Gazastreifen den Tod gebracht. Falls er überhaupt wieder ins Leben zurückkehrt, wird dieser Prozess Jahre dauern. Aber der Hamas-Angriff und die anschließende israelische Offensive haben auch jede Hoffnung auf ein anderes Israel zunichte gemacht. Welchen Schaden dieser Krieg in der israelischen Gesellschaft und im israelischen Staat angerichtet hat, lässt sich noch nicht abschätzen. Klar ist aber schon jetzt, dass beide sich durch den Krieg radikal verändert haben. Auch in Israel werden Trümmerbeseitigung und Wiederaufbau Jahre dauern, sofern es überhaupt dazu kommt. Sowohl Gaza als auch Israel wurden zerstört, jedes auf seine Weise und möglicherweise irreparabel. Die Zerstörung des Gazastreifens ist mit bloßem Auge sichtbar. Die Zerstörung Israels ist noch unter der Oberfläche verborgen. Der 7. Oktober und das Blutbad der Hamas markieren einen historischen Wendepunkt. An diesem Tag hat Israel sein Gesicht verändert. Vielleicht war dieses Gesicht bis zum 7. Oktober unter einer Maske verborgen und wartete nur darauf, sich offen zeigen zu können. Vielleicht ist der Wandel aber auch tiefgreifender. Auf jeden Fall sind die bösen Geister aus der Flasche entwichen und sie werden nicht so bald zurückkehren. Der Gazastreifen ist inzwischen unbewohnbar. Für alle, die sich nach einem Leben in Freiheit und Demokratie sehnen, ist aber auch Israel zu einem feindseligen Ort geworden. Sofort nach dem 7. Oktober setzte sich dort eine bestimmte Interpretation der Geschehnisse durch, die das politische und existenzielle Bewusstsein des Landes verändert haben. Regierung, Medien und Kommentatoren bezeichneten den Angriff der Hamas sogleich als größte Katastrophe, die dem jüdischen Volk seit dem Holocaust widerfahren ist. den Holocaust und den 7. Oktober in einem Atemzug zu nennen, als wären sie vergleichbar, als hätte es zwei Ausrottungen gegeben, war eine absurde Übertreibung, die jeder Grundlage entbehrt. Weder die Größenordnung noch das Ziel oder die Mittel sind vergleichbar. Aber die gebetsmühlenartig wiederholte Übertreibung eignet sich perfekt für die Propagandazwecke der Regierung. Der Vergleich ist nicht zufällig gewählt. Er speist sich aus der Opferrolle, die Israel begleitet, seit es auf den Trümmern des Genozids am jüdischen Volk gegründet wurde. Viele Israelis sind überzeugt, dass dieser Opferstatus dem Land das Recht gibt, Dinge zu tun, die kein anderes Land tun darf. Siehe den Beitrag von Peter Beinart, Track Nummer 07. Mit dieser Analogie, die in der öffentlichen Diskussion sofort zur Selbstverständlichkeit wurde, gab Israel sich selbst grünes Licht für seinen Krieg gegen Gaza. Wenn der 7. Oktober ein Holocaust war, ist der anschließende Genozid legitim. Dadurch änderte sich der israelische Mindset und offenbarte sich zumindest ungefiltert und schüttelte alles politisch Korrekte ab. Viele oder wohl die meisten Israelis sind inzwischen der Meinung, es gebe in Gaza keine Unschuldigen. Laut einer Umfrage des an die Hebräische Universität Jerusalem angegliederten A-Court Center vom August 2025 teilen 62% der Israelis diese Meinung, bei den jüdischen Israelis beträgt der Anteil sogar 76%. Diese Behauptung wird der Bevölkerung seit 2 Jahren in allen Varianten eingehämmert. Inzwischen ist häufig auch die Aussage, es gibt keine unschuldigen Palästinenser zu hören, was bedeutet, dass auch die Palästinenser im Westjordanland Strafe verdient haben. Diese Ideologie bereitet den Boden für die Realisierung des alten Traums der israelischen Rechten. Ein ethnisch bereinigtes jüdisches Land vom Fluss bis zum Meer. Das Massaker, das die Hamas am 7. Oktober verübte, wurde in Israel als Beweis dafür gewertet, dass die Palästinenser von Natur aus blutrünstig sind. Jeder Ansatz, den geschichtlichen, politischen oder sozialen Kontext dieses Angriffs zur Sprache zu bringen, wurde als Rechtfertigungsversuch und somit als Verrat gewertet. Nachdem UN-Generalsekretär Antonio Guterres als einer der ersten internationalen Stimmen diesen Kontext ansprach, prangerte Israel ihn sofort als Antisemiten an. Für das heftige Sperrfeuer gibt es eine einfache Erklärung. Jede Kontextualisierung untergräbt die Legitimation des israelischen Gegenschlags. Deshalb muss ausgeblendet werden, dass den Menschen in Gaza ein Leben ohne Hoffnung im Belagerungszustand zugemutet wird und die Palästinenser von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen werden, auch von den arabischen Ländern. Noch eine weitere Behauptung ist nach dem 7. Oktober zur Selbstverständlichkeit geworden, die Behauptung, dass Israel sich alles erlauben darf. Was sollen wir denn Ihrer Meinung nach machen, hört man oft Schritt und Tritt, als wäre ein Genozid die einzige mögliche Option. Der Angriff auf Gaza wird einhellig als rechtmäßiger, vom Völkerrecht gedeckter Akt der Selbstverteidigung dargestellt. Die regierende Rechte, die nie an ein Zusammenleben mit den Palästinensern geglaubt und sie nie als gleichberechtigte, menschliche Wesen anerkannt hat, konnte sich in ihr Irrsinnsprojekt einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens stürzen, ohne Widerstand von links oder aus der politischen Mitte fürchten zu müssen. Vorstellungen vom Frieden, einer politischen Lösung, der Diplomatie und der Zwei-Staaten-Lösung sind aus dem politischen Diskurs verschwunden. Die verschiedenen Parteien sind nahezu geschlossen der Meinung, es gebe keinen palästinensischen Partner mehr, denn es gibt ja keine Unschuldigen. Und somit auch nichts mehr zu besprechen, außer der Befreiung der israelischen Geiseln. Doch damit nicht genug. Israel ging noch einen fatalen Schritt weiter und ächtete jede Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern, jede Äußerung von Empathie oder Besorgnis und erst recht jeder Versuch, Gaza zu helfen, sind in dem Land inzwischen suspekt und in manchen Fällen sogar strafbar. Die israelischen Araber, 20% der Bevölkerung, wurden mundtot gemacht. Schon nach kurzer Zeit wurden einige von ihnen verhaftet, weil sie in den sozialen Netzwerken Mitgefühl geäußert hatten, andere verloren ihren Arbeitsplatz. Seither halten die arabischen Israelis sich bedeckt. Der rechtsextreme Minister für öffentliche Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sorgt dafür, dass das Eintreten für den Frieden geahndet wird. Auch die jüdische Bevölkerung bleibt davon nicht verschont. Zahlreiche linke AktivistInnen wurden wegen ihrer Solidarität mit Gaza verhaftet. Ein Mantel des Schweigens hat sich über das Land gelegt. Fast alle privaten und öffentlich-rechtlichen Medien in Israel haben sich dieser Linie freiwillig und teilweise mit Begeisterung angeschlossen. Ohne dass es eine Zensur gibt, von der Selbstzensur abgesehen, beschlossen sie vor 2 Jahren, nicht über die in Gaza verübten Gräuel zu berichten. Hungersnot, Zerstörung, Massaker an der Zivilbevölkerung werden tagtäglich totgeschwiegen oder ans hinterste Ende des Nachrichtenteils verbannt, als eine Art symbolisches Zugeständnis an die Wahrheit. Über die Geiseln und die getöteten israelischen Soldaten gibt es hingegen unzählige Berichte. Noch der uninformierteste Franzose oder Brite bekommt vermutlich mehr Bilder des Leidens in Gaza zu sehen als ein Durchschnitts-Israeli. Die Medien leugnen und verheimlichen umso eifriger, weil sie genau wissen, dass sie damit die Erwartungen ihrer Konsumenten erfüllen. So wie die Israelis nie etwas von der Besatzung wissen wollten, wollen sie jetzt nichts vom Genozid wissen. Die Palästinenser haben ihr Schicksal verdient. Was gibt es da noch zu reden? Dementsprechend wird jede Information, die aus Gaza kommt, in Zweifel gezogen. Die Opferzahlen seien übertrieben, es gibt keine Hungersnot und so weiter. Andererseits geben die Journalisten eilfertig die Berichte der israelischen Armee weiter. Bei der Bombardierung des Nasser-Krankenhauses wurden 21 Menschen getötet, darunter 5 Journalisten. Dann hatte die Hamas dort sicher ein Hauptquartier versteckt. Aber was soll man von einer Armee denken, die in weniger als 2 Jahren 20.000 Kinder getötet hat? Und was soll man zu den von der israelischen Armee selbst erhobenen Zahlen sagen, nach denen 83% der getöteten Palästinenser keinerlei Verbindung zu Hamas hatten? Diese Fragen stellt sich niemand. Das offizielle Narrativ ist für alle bequemer, für die Regierung, das Militär, die Medien und ihre Klientel. Was stört, wird unter den Teppich gekehrt und alle sind zufrieden. Mit Hilfe einer riesigen Propagandamaschinerie schützt und versteckt sich das Land auf diese Weise vor der Wahrheit. Und nur wenige BürgerInnen beschweren sich darüber. Lügen und Vertuschen ist in Kriegszeiten gang und gäbe. Doch Israel ist ein Sonderfall. Wer die russischen Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine kritisiert, weiß im Grunde genau, dass sie keine andere Wahl haben. Die israelischen Journalisten dagegen sind frei. Sie haben keine Wahl und kommen ihrer Aufgabe bewusst nicht nach. Wenn ich Freunden grauenhafte Videos aus Gaza zeige, von denen es jede Menge gibt, reagieren sie meist reflexartig. Ist das nicht vielleicht ein Fake? Das kann doch KI generiert sein. Die Aufnahmen stammen vielleicht aus Afghanistan, oder? Das Leugnen ist ein Schutzschild, hinter dem die israelische Gesellschaft sich versteckt, damit sie der Realität nicht ins Auge blicken muss. Mittlerweile ist es damit allerdings nicht mehr getan, denn die anderen Länder sehen sehr wohl, welche Gräuel in Gaza verübt werden. Israel ist auf dem besten Weg, ein Paria-Staat zu werden. Seinen BürgerInnen wird im Rest der Welt mit wachsender Feindseligkeit begegnet. Und was unternehmen wir? Wir werfen dem Rest der Welt vor, antisemitisch zu sein, Israel und die Juden zu hassen, der Planet ist gegen uns, ganz gleich, wie wir uns verhalten. Dank dieser Opferleier nehmen wir hin, dass Israels internationales Ansehen sich verschlechtert. Das Land hat die Meinung der Weltöffentlichkeit aufgegeben. Zwar gibt es seit dem ersten Tag des Angriffs auf Gaza Proteste mit zum Teil massenhafter Beteiligung, sie zielen aber fast ausschließlich auf die Rückkehr der Geiseln und die Absetzung von Netanyahu. Die DemonstrantInnen fordern ein Ende des Krieges, führen aber nur das Schicksal der Verschleppten und der Soldaten ins Feld. Alles andere in Gaza wird ausgeblendet. Die einzige Ausnahme ist eine entschlossene und bewundernswerte Randgruppe von FriedensaktivistInnen, die jedoch niedergebrüllt werden. Dass Netanyahu abtritt, mag eine Voraussetzung sein für die Beendigung des Krieges, doch die Palästinenserfrage geht weit über die Person des Regierungschefs hinaus. Die faschistischen und fundamentalistischen Strömungen, die seit 2 Jahren massiv auf dem Vormarsch sind und inzwischen in alle Gesellschaftsschichten vordringen, werden nicht mit Netanyahu von der Bildfläche verschwinden. Angesichts der massiven internationalen Kritik beginnen die Israelis allmählich zu spüren, dass die Luft dünner wird. Auf Auslandsreisen, mit ihren Begegnungen in Wirtschaft, Wissenschaft, Geschäftsleben und Kultur und auch bei ihren persönlichen Kontakten mit dem Rest der Welt. Der Druck auf das Land und seine Bewohner nimmt zu. Bislang konnte nichts den Genozid und die ethnischen Säuberungen in Gaza stoppen. Von sich aus werden die in ihre eigene Welt eingesperrten, von der Realität abgekoppelten Israelis nicht damit aufhören. Also wird der Rest der Welt Gaza retten müssen. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Gideon Levy ist Schriftsteller und Journalist und schreibt für die Tageszeitung Haaretz in Tel Aviv. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir Asphalt glatt. Im Menschentrichter Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die braue Pupille, die Lider, was war das? Vielleicht dein Lebensglück vorbei, verweht, nie wieder. Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen, du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den Fremden andern. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Es sieht hinüber und zieht vorüber, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Graue Pupillen, die Lieder, was war das? Von der großen Menschheit ein Stück. Vorbei, verweht, nie wieder. Vorbei, verweht, nie wieder. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die braue Pupillen, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Vorbei, verweht, nie wieder. Vorbei. Ein Gedicht von Kurt Tucholsky aus den 20er Jahren, Augen in der Großstadt, gesungen von Robert Stadtlober. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 27. Oktober bis zum 10. November 2025. Beginnen wir mit dem Thema Dritter Weltkrieg. Es geht immer weiter voran in den Dritten Weltkrieg. Zum Thema Ukraine-Krieg fand sich am vergangenen Freitag eine Koalition der Willigen zusammen, die Kiew weiterhin mit weitreichenden Waffen unterstützen werden und natürlich mit vielen neuen Milliarden. In London wollte am Freitagnachmittag die sogenannte Koalition der Willigen über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Fertige Pläne schien es aber vor dem Treffen nicht zu geben. Alle Seiten beließen es bei Appellen. Der britische Gastgeber Keir Starmer gab die Stoßrichtung vor. Die Ukraine müsse vor dem Winter in die bestmögliche Position gebracht werden. Zum Auftakt seines Gesprächs mit dem ebenfalls angereisten ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sagte der sozialdemokratische Premier: Ich denke, wir können noch mehr tun. Das betreffe insbesondere Waffen mit großer Reichweite. Beraten würde zudem über die wichtige Aufgabe der Bereitstellung künftiger Sicherheitsgarantien. Die Bundesregierung teilte ebenfalls mit, es gehe darum, die Ukraine bestmöglich und durchhaltefähig zu unterstützen. Zum Ansinnen Kiews nun nach den offenbar zur Neige gehenden Vorräten an Storm-Shadow-Marschflugkörpern, die noch etwas weiter reichenden Taurus-Marschflugkörper aus den Beständen der Bundeswehr geliefert zu bekommen, äußerte sich Berlin nicht. Das können sie auch nicht alleine tun, das entscheidet natürlich die USA. Dabei haben die USA offenbar an dem ukrainischen Angriff auf zwei russische Munitions- und Treibstofffabriken im Gebiet Bryansk am Dienstag einen größeren Anteil als offiziell zugegeben. Die New York Post meldete am Freitag, der mit Hilfe britischer Storm-Shadow-Raketen durchgeführte Angriff sei entscheidend durch US-Aufklärungsdaten ermöglicht worden. Zurückgeführt wird das auf einen Politikwechsel Washingtons, der von US-Präsident Donald Trump jedoch dementiert wird. Zuvor hatte das Wall Street Journal am Mittwoch berichtet, dass die USA eine wichtige Beschränkung für den Einsatz europäischer Langstreckenraketen durch die Ukraine aufgehoben hätten. Trump bezeichnete den Bericht, der sich auf Aussagen US-Offizieller stützte, als Fake News. Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen zwischen Washington und Moskau weiter. An diesem Sonnabend sollen die beiden Sondergesandten Kirill Dmitriev und Steve Witkoff zu Gesprächen in den USA zusammenkommen. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Thema. Dieser Sondergesandte ist inzwischen in den USA eingetroffen. Dazu schreibt die Junge Welt: Moskau. Kurz nach der Verhängung von US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne ist ein Vertreter der russischen Regierung für Gespräche in die Vereinigten Staaten gereist. In den USA angekommen, um den Dialog zwischen den USA und Russland fortzusetzen, Besuch vor einiger Zeit geplant auf Einladung der US-Seite. Das erklärte Kirill Dmitriev, der ist Sondergesandter des russischen Präsidenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit, am Freitag auf der Plattform X. Das Potenzial für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland ist nach wie vor vorhanden, aber nur, wenn die Interessen Russlands mit Respekt behandelt werden, betonte Dmitriev gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS mit Blick auf die jüngsten Sanktionen. Am Mittwoch hatten die USA die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil mit Sanktionen belegt. Eine Meldung aus Frankreich bzw. über die französische Politik. Die Sozialisten drohen mittlerweile mit einem Misstrauensantrag. Paris. Im Ringen um die Verabschiedung des Haushaltes für 2026 bis zum Jahresende hat Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu die Abgeordneten zu einem Kompromiss aufgerufen. 2026 darf kein verlorenes Jahr für Frankreich sein, sagte Lecornu am Freitagnachmittag bei der Eröffnung der Debatte über den Haushalt in der Nationalversammlung. Die Regierung sei bereit, sich an einer offenen und transparenten Debatte zu beteiligen, auch durch eine Änderung unserer Vorlage, fügte er hinzu. Die Sozialisten hatten zuvor mit einem Sturz seiner Regierung gedroht, falls der Haushaltsentwurf keine Steuer für Wohlhabende enthält. Wir müssen die Superreichen und Megaerbschaften besteuern, erklärte Sozialistenchef Olivier Faure am Freitag. Wenn es bis Montag keine Fortschritte gibt, werden die Sozialisten dagegen stimmen und ein Misstrauensvotum beantragen, fügte er im Online-Dienst X hinzu. Le Cornu sagte dazu, eine einzelne Partei könne die Entscheidungen des Parlaments nicht diktieren und forderte stattdessen eine Kultur der anspruchsvollen Debatte zwischen Gesetzgebern, die zunächst unterschiedliche Überzeugungen haben. In der Debatte soll es auch über Steuergerechtigkeit gehen, betonte er. Der Premierminister hatte Anfang des Monats die lang umkämpfte und bereits verabschiedete Rentenreform zumindest ausgesetzt und damit erreicht, dass die Abgeordneten der Sozialisten bei einem Misstrauensantrag ihrer eigenen linken Volksfront gegen die Regierung nicht mitstimmten. Auch das Rechtsaußenlager wollte Le Cornu stürzen, hatte aber ebenfalls nicht genügend Stimmen zusammengebracht. Die Sozialisten fordern nun jedoch ebenso wie die anderen Parteien des linken Lagers, die vor allem wollen, dass Staatschef Emmanuel Macron endlich einen linken Premier beruft, eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden. Die sogenannte Zuckmann-Steuer oder Zuckmann-Steuer sieht vor, dass der Staat bis zu 20 Milliarden Euro einnehmen könnte, wenn er Vermögen ab 100 Millionen Euro mit mindestens 2% besteuern würde. Dies würde etwa 1800 Haushalte treffen. Die Regierung lehnte diese Steuer ab, weil sie negative Auswirkungen auf den Standort Frankreich fürchtet. Le Cornu stellte Mitte Oktober seinen Haushaltsentwurf 2026 vor, mit dem das Haushaltsdefizit auf 4,7% des Bruttoinlandsproduktes BIP gesenkt werden soll. Um dies zu erreichen, plant die Regierung Einsparungen in Höhe von 17 Milliarden Euro und zusätzliche Einnahmen von 14 Milliarden Euro. In diesem Jahr wird eine Neuverschuldung von 5,4% erwartet. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. En aquests moments, la nostra emissora està en fase de millora tècnica. Aviat podreu escoltar la nostra programació habitual. Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure. Etwas aus der Presse. Daniel Bratanovic schreibt in der Jungen Welt am 25.10. über die Freiheitsglocke folgendes. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Ding Dong, hier spricht der Rias. Zum pathetischen Gelöbnis, das mit kurzer Unterbrechung jeden Sonntag über den Äther geht, dengelt und gängelt die Glocke seit 75 Jahren. Nicht irgendeine, sondern die Freiheitsglocke, das wichtigste Freiheitssymbol des Berliner Westens, wie jetzt der aus dem Senderfreies Berlin hervorgegangene RBB zum Jubiläum seinen Hörern Bescheid bimmelt. Das Ritual hat den Kalten Krieg überdauert, denn der Gegner der Freiheit sind immer noch viele und immer noch oder schon wieder stehen sie im Osten, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. Zum Mythos des freiheitlichen Glockenspiels gehört, dass die Westberliner das 10 Tonnen schwere Ding, das im Schöneberger Rathaus hängt, einer Initiative selbstloser und freiheitsliebender Bürger der USA zu verdanken haben. Der RBB, die Freiheitsglocke war ein Geschenk von 16 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die nach dem Krieg für sie spendeten. Die Wahrheit, die im Kampf für die Freiheit und also gegen den Kommunismus im Zweifel hintanstehen muss, besagt, dass die ganze Nummer von Anfang bis Ende von der CIA orchestriert worden ist. Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, was er vollbringt. Und das muss man der Behörde in Langley, wo die CIA ihren Sitz hat, schließlich lassen. In Sachen Soft Power Skills hat denen lange keiner etwas vorgemacht. Diese Zeiten allerdings scheinen passé. Die bürgerliche Gesellschaft im Westen Berlins, Europas, des Planeten ist an ihrem eigenen Leitbegriff irre geworden. Die Freiheit, die sie zu verteidigen vorgibt, untergräbt sie mit gleicher Tat. Da kann der Glöckner vom Schöneberger Rathaus noch so oft läuten: Die Reue ist kurz, der Wahn ist lang. Thema Dritter Weltkrieg, Ostfront, Russlands Geld klauen und Selenskyj geben. 140 Milliarden Euro. Es gab einen EU-Gipfel und der erzielte einen Minimalkompromiss zur sogenannten Nutzung russischer Valuta für Kiew. Klaus Fischer schreibt dazu in der Jungen Welt folgenden Artikel. Die Einheit der EU-Staaten bröckelt, sagt er. Nach langen Verhandlungen über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögen für die Ukraine hätten sich die politischen Führer des Staatenbundes lediglich auf einen Minimalkompromiss geeinigt. Das berichteten westliche Nachrichtenagenturen am Freitag über den Stand der Diskussionen, wie die bei EU-Institutionen geparkten Valutamilliarden, geparkt heißt hier beschlagnahmt, Valutamilliarden russischer Eigentümer noch intensiver als bislang genutzt werden könnten. Bereits jetzt stellt der von EU und NATO auserkorene Hauptgehilfe, das belgische Finanzinstitut Euroclear, Zinserträge in Milliardenhöhe aus russischem Vermögen der Ukraine zur Verfügung. Hauptsächlich Russlands Staatsbank hatte dort nach übereinstimmenden westeuropäischen Berichten rund 200 Milliarden Euro deponiert. Diese waren nach Beginn der russischen Militäroperation 2022 auf Druck der EU-Kommission umgehend von den Behörden eingefroren worden. Der Eigentümer hatte damit die Verfügungsgewalt über sein Geld verloren. Die Zweckentfremdung anderer Staaten, Zinseinkünfte zur Finanzierung des Krieges gegen den Eigentümer, reicht der EU nicht mehr. Grund: die Ukraine ist bankrott. Kiew kann den von den meisten EU-Staaten und vor allem Großbritannien angeheizten Waffengang gegen den größeren Nachbarn nicht finanzieren. Der Internationale Währungsfonds, IWF, schätzt den Finanzbedarf für das Funktionieren des ukrainischen Staates 2026 und 2027 auf umgerechnet 52 Milliarden Euro, das notwendige Geld für Waffen und Munition nicht inbegriffen. Wen wundert es, wenn beim EU-Gipfel dieser Woche Stargast Volodymyr Zelensky laut dpa forderte: Wir brauchen es, das Geld, im Jahr 2026, und es wäre besser, es gleich zu Beginn des Jahres zu haben. Am späten Donnerstag beauftragten die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission lediglich, Optionen für die finanzielle Unterstützung der Ukraine zu prüfen. Bundeskanzler Friedrich Merz, der den Staat repräsentiert, der inzwischen zum größten Finanzier der Ukraine geworden ist, sprach von einer guten, zeitführenden Diskussion. Ungeachtet solcher Äußerungen gibt es in der EU Widerstände, hinter denen sich echte Probleme verbergen. So lehnt Ungarn die Erklärung ab, hat auf ein Veto allerdings verzichtet. Auch Belgiens Regierungschef Bart De Wever windet sich weiterhin, wohl wissend, dass Euroclears Ruf bei ausländischen Anlegern inzwischen ruiniert ist. Und De Wever fürchtet zu Recht, dass ein Land finanzielle Risiken durch Gegenmaßnahmen alleine tragen müsste. Um an die vermeintliche Beute heranzukommen und um die offensichtliche Zweckentfremdung dieser Gelder nach außen rechtlich zu begründen, hat man in der EU-Zentrale ein fragiles Konstrukt aus Finanzarithmetik, Ordnungsmäßigkeit und schwachen Propagandasprüchen zusammengestellt. Geplant ist, bei Euroclear eingefrorene und inzwischen bar vorhandene 140 Milliarden Euro als Garantie für einen zinslosen Kredit an Kiew zu verwenden. So heißt das jetzt. Hier liegt auch das Problem, weshalb die Aktion schiefgehen könnte, denn die Kommission geht davon aus, dass Russland erst dann wieder auf das Geld zugreifen darf, wenn es Reparationen an Kiew zahlt. Diese Ansicht entspricht nicht annähernd dem tatsächlichen Kräfteverhältnis. Deshalb drängt vor allem der belgische Premier, dass alle Mitgliedstaaten haften, falls unerwartet der Ukraine-Kredit von den Initiatoren abgelöst werden muss. Alle müssten haften. Das könnte schwierig werden. Und bedarf noch mehr Druck aus Brüssel auf Staaten wie Ungarn und die Slowakei, den Coup mitzutragen. Zurzeit hat die EU noch ein wenig Luft, um zu reagieren. Denn US-Präsident Donald Trump hat zuletzt wieder einen Kurswechsel hingelegt und mit dem EU-Gefolge gemeinsam neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Das ermutigt Brüssel und Berlin, lässt aber auch die Angst nicht verschwinden, falls aus Washington die nächste Wende kommt. Und Russland werde in jedem Fall reagieren, erklärte dessen Präsident Wladimir Putin am Donnerstag. Meinungsfreiheit und Freiheitsglocken über Deutschland. Berlin. Eine von der Berliner Staatsanwaltschaft veranlasste Hausdurchsuchung bei dem konservativen Publizisten Norbert Bolz sorgt für Kritik über Parteigrenzen hinweg. Hintergrund der Durchsuchung sind Ermittlungen wegen eines X-Beitrags aus dem Jahr 2024, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nannte die Durchsuchung absurd. Sie untergrabe das Vertrauen in den Rechtsstaat. Der Europaabgeordnete Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht fühlte sich durch die Durchsuchung nach einem erkennbar ironischen Tweet an einen autoritären Einschüchterungsstaat erinnert. Er finde das alles nicht mehr normal. Kein Bock auf Krieg, Tod und Verstümmelung. Berlin. Die CDU moniert den rasanten Anstieg des Zustroms wehrfähiger Ukrainer nach Deutschland. Es braucht ukrainische Soldaten, die ihr Land verteidigen. Das sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Freitag dem Stern. Deshalb sei es nicht richtig, dass derzeit vor allem viele junge Männer die Ukraine verlassen. Der sprunghafte Zuzug nach Deutschland müsse gestoppt werden. Ähnlich hatte sich kürzlich auch CSU-Chef Markus Söder geäußert. Laut Bundesinnenministerium ist die Zahl der einreisenden jungen Ukrainer im Alter von 18 bis 22 Jahren von weniger als 20 pro Woche Mitte August auf zuletzt zwischen 1400 und 1800 pro Woche angestiegen. Kiew hatte Ende August das Ausreiseverbot für diese Altersgruppe aufgehoben. Das nutzten viele junge Männer, um sich einer möglichen Zwangsrekrutierung für die Armee zu entziehen. Sterb selber, geht selber an die Front, möchte man von hier aus den Politikern und ihrem Anhang zurufen. Männer kommen und gehen, nach der Ebbe kommt die Flut. Mal ging es mir schlecht und manchmal nicht so gut. Von Bremen nach Hamburg, über München und Sylt, hört sich irgendwie boring an, doch für mich war es wild. Ich hab vieles mitgemacht und alles überlebt, egal ob's um Bermudas oder Modern Talking geht. Viele Feuer sind erloschen, nur eines glüht konstant, die Kippe in der Hand. Was haben wir geraucht und überall und ständig? Heute frag ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube eher nicht, doch es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen. Hätte ich nie angefangen zu rauchen. Hätte ich nie angefangen, hätte ich's auch nie vermisst. Ich hätte besser gerochen, aber weniger geküsst. Mit den Jungs dann am Ascher vor den Kneipen rumgelungert. Erst gaben sie mir Feuer und danach ihre Nummer. In der Mittagspause paffen, die Jacken blieben im Schrank. Wir wurden zu Freunden und beide dabei krank. Raucher haben Humor, die besten Witze gab es hier. Ich muss das wissen, die meisten kamen ja von mir. Was haben wir geraucht und überall und ständig? Heute frag ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube eher nicht, doch es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen. Hätte ich nie angefangen zu rauchen. Ich rauch aus Gewohnheit und auf alles mir steht. Mal nur um dabei zuzusehen, wie die Zeit vergeht. Wenn ich mal aufhör, um mich nicht zu gefährden, hätte ich echt Angst, so alt wie Helmut Schmidt zu werden. Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 27. Oktober bis zum 10. November 2025. Beginnen möchte ich mit einem Bericht aus dem katalanischen Labyrinth. Am Montag, dem 20. Oktober, schreibt Frau Astrid Barrio in der Tageszeitung El Periódico de Catalunya einen Kommentar zum Versuch der rechtskatalanistischen Partei Junts, das Thema Referendum zur Loslösung Kataloniens von Spanien neu zu beleben. Dabei hatte es im katalanischen Regionalparlament eine Abstimmung gegeben. Das Thema lautete «Por el reconocimiento del conflicto político», also für das Anerkennen des politischen Konflikts. Natürlich scheiterte diese eher symbolisch gedachte Abstimmung. Auf Spanisch Moción, also ein Antrag, ein parlamentarischer Antrag, krachend nicht etwa nur wegen der strikten Ablehnung der regierenden PSOE, das leidige Thema wieder in die Tagespolitik zurückzubringen. Es würde nur Unheil und Geschrei provozieren, davon abgesehen, dass es ja nun nachweislich gegen die Verfassung verstößt, einen Landesteil abzuspalten, Artikel 2 des spanischen Grundgesetzes. Für die von Carles Puigdemont geführten Rechtskatalanisten von Junts ist das Thema allerdings von eminenter Wichtigkeit. So die Autorin weiter, denn dieser Partei schwimmen nach und nach die Fälle weg. Frau Astrid Barrio, die ist Professorin für politische Wissenschaft an der Universität in Valencia, erklärt, dass es sich um einen Versuch der Junts-Partei handelt, sich wieder in der politischen Landschaft zu positionieren, beziehungsweise sich überhaupt wieder zurückzumelden in der politischen Debatte. In Sachen Sozial- und Rechtspolitik gibt die ERC-Partei von Oriol Junqueras den Ton an. Beim Thema Nationalstolz, Migrationsfeindlichkeit und Anti-Islam ist mittlerweile die ultrarechte Allianza-Partei im Aufschwung. Bleibt den Puigdemont-Leuten allein das Thema Referendum, um sich im politischen Kontext wieder etwas zu profilieren. Jedoch gibt Frau Barrio zu bedenken, dass, falls überhaupt ein Referendum jemals über die Abspaltung Kataloniens stattfinden würde, das Allerwahrscheinlichste ein klares Scheitern wäre. Das Paradoxon sei, dass ausgerechnet das Thema Referendum die letzte Trumpfkarte ist, die Junts gegen die regierende PSOE in Madrid in der Hand hält. Für die Partei PSOE wäre es das endgültige politische Ende, diese Karte zu spielen, um sich von Junts an der Macht halten zu lassen. Und für Junts wäre es das endgültige Ende unter zwei Aspekten. Denn ein solches Referendum würde krachend scheitern, das ist so gut wie sicher, und diese Partei in der Wählergunst abstürzen lassen. Ein feines Dilemma. Barcelona Stadt im Niedergang. So etwas Normales wie die Aufgaben einer Sicherheitsfirma auf einem Stadtmarkt zu erfüllen, scheint seit langem schon nicht mehr zu funktionieren, zumindest nicht im Santa Catarina Markt im Bezirk Ciudad Vella, hier im Zentrum von Barcelona. Dieser unweit der Kathedrale gelegene Markt mit seiner malerischen Bedachung hat 7 Eingänge. Nun gibt es seit langem heftige Vorwürfe an die Sicherheitsfirma, die vom Verband der städtischen Märkte Barcelonas unter Vertrag genommen wurde. Diese Leute erfüllen ihre Aufgaben nicht, so ein Sprecher der Markthändler. Wir müssen alles selber machen. Sicherheitsdienst, Ordnungsdienst, Tore schließen und öffnen, Kontrollgänge mit Walkie-Talkies durchführen, vor Dieben warnen und so weiter. Was die Firma ihnen an Personal schicke, seien ständig wechselnde und vollkommen inkompetente Hilfskräfte. 93.694 Euro kostet dieser unnütze Service pro Jahr, dem Santa Caterina Markt. Die Firma heißt Wakeful und ist für ihre Inkompetenz und Abzocke bereits berüchtigt. Man will den Vertrag mit Wakeful jetzt anfechten, annullieren und sie auf Schadensersatz verklagen. Barcelona, Klassikstadt. Die deutsche Violinistin Anne-Sophie Mutter hatte am 20. Oktober im Palau de la Música den Zyklus Palau 100 mit einem Konzert eingeweiht, in dem sie Werke von Beethoven und Tschaikowski spielte. Die Karajan-Schülerin Mutter, die mit 13 Jahren bereits ihr erstes Konzert in der Berliner Philharmonie gegeben hatte und bei Deutsche Grammophon veröffentlicht, erklärte, sie habe das Ziel, Frauen eine Stimme zu geben. Und trotz Krisenzeiten, so Frau Mutter, haben die Menschen das Bedürfnis, zusammenzukommen und eine Musik zu hören, die sie in eine andere Dimension erhebt. Polizeistadt Barcelona. In nur 2 Wochen hat die Polizei bei 3 verschiedenen Protestdemonstrationen Tränengas gegen die Leute eingesetzt, als wäre es nun die normalste Sache der Welt. Jetzt gibt es heftige Reaktionen aus der Politik gegen die Verantwortlichen. Die Parteien ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comuns, die Linkspartei, und die linkskatalanistische Partei CUP verlangen von der Innenministerin, der Innenconsellera, eine Erklärung zu dem exzessiven Einsatz des Gases. Frau Núria Parrón, verantwortlich für die Polizeieinsätze, hat den Einsatz des Tränengases Gas Pimienta, das seit 2013 als Waffe von den Mossos de Squadra eingesetzt werden kann, als normalen Vorgang erklärt. Das Gas, eine Mischung aus Wasser und Pfefferspray, wurde auf 3 Palästina-Soli-Demos eingesetzt. CUP und Comuns fordern eine Erklärung des Polizeichefs der autonomen katalanischen Polizei, Herrn Josep Lluís Trapero, vor dem Parlament. Das letzte Mal war das Tränengas 2024 bei Puigdemonts spontanem Auftauchen vor dem Parlament eingesetzt worden, mit ERC damals in der Regierung. ERC, Comuns und CUP verlangen nun Einsicht in das Polizeiprotokoll, das den Einsatz von Tränengas regelt. Ähnliches war in der Vergangenheit schon mit anderen Polizeiwaffen wie Taserpistolen oder Gummigeschossen der Fall gewesen. Die Einsatzprotokolle zur Regelung der Polizeiwaffen müssen an die Öffentlichkeit gebracht werden. Auch sollen diejenigen Polizisten, die Tränengas einsetzen, jederzeit identifizierbar sein. Das heißt, die Dienstnummern müssten klar sichtbar sein. من هذه المدينة ديال برشلونة واش كتسمعوا الراديو الحر كونتراباندا اف ام ارض حتى شي واحد نيمانسلاند. Kulturhauptstadt Barcelona. Das MACBA-Museum wird in diesem Monat November sein 30-jähriges Bestehen feiern. Und dazu soll ein großes Fest stattfinden. Am 28. November 1995 öffnete dieses Museum für gegenwartsorientierte bzw. zeitgenössische Kunst zum ersten Mal seine Tore. Das vom Architekten Richard Meyer entworfene Gebäude im Raval war damals Teil des Stadtmodernisierungsprojektes des Bürgermeisters Pascual Maragall im Rahmen der Olympiade 1992. 30 Jahre danach bleibt das Museum MACBA Gegenstand einer Debatte über Inhalte und Arten zeitgenössischer Kunst. Im Zentrum der Kritik steht auch die Museumserweiterung, die von vielen Anwohnern abgelehnt wird. Das Argument ist hier, es werde öffentlicher Raum verloren gehen. Die ursprüngliche Idee des Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, als erstes öffentliches Museum dieser Art, bleibt weiter bestehen. Die Direktorin, das ist Frau Elvira Diangani-Ose, stellte am vergangenen Freitag, dem 17. Oktober, das neue Programm vor, das 3 Themenbereiche umfasst: Entkolonialisierung, Panafrikanismus und Gegenkultur. Am 5. November wird das Programm dann dem Publikum vorgestellt. Thema Gefängnis Republik Katalonien. Im neuen sogenannten integralen Plan der Strafanstalten in Katalonien sind unter anderem vorgesehen die Erweiterung der Haftanstalten Masdenric bei Tarragona sowie Reformen in den Gefängnissen Ponent und Brians und der Neubau einer offenen Haftanstalt. Hinzu kommt ein neuer Frauenknast in Barcelona. Insgesamt sollen 256 neue Zellen bzw. Haftplätze geschaffen werden. Der Conseller für Justicia, für Justiz, Herr Ramon Espadaler, stellte den neuen Plan der Strafanstalten am Montag in Barcelona vor. Der Plan ist mit einem Etat von 12,5 Millionen Euro ausgestattet. Vorgesehen sind auch sogenannte Inhibidores für Mobiltelefone und Drohnen. Das sind Störsender, mit denen Drogenlieferungen bzw. Abwürfe und Verabredungen von Straftaten aus den Knästen heraus über Handy verhindert werden soll. Das große Motto des Plans, so lautet es von offizieller Seite, ist Sicherheit, Zusammenleben und Wiedereingliederung von straffällig gewordenen Menschen. Seguridad, Convivencia, Reinserción. Im Juni betrug die Gefängnisbevölkerung in Katalonien 8.769 Personen, im September bereits 9.008. Das sind 329 mehr, 3,75% entsprechend. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. En aquests moments, la nostra emissora està en fase de millora tècnica. Aviat podreu escoltar la nostra programació habitual. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Bleiben wir beim Thema Kriminalität in Barcelona. Die Mossos d'Esquadra Polizei gab weitere Ergebnisse ihrer als Plan Campai bezeichneten Operationen bekannt. Mehr als 2000 gestohlene und geraubte Handys wurden bei Haus- und Ladendurchsuchungen von der Polizei allein im September dieses Jahres sichergestellt. Das entspricht einem Wert von über 600.000 Euro auf dem Schwarzmarkt. Die Geräte landen zumeist in Marokko oder China. Ein Ermittler der Mossos Polizei erklärte der Tageszeitung El Periodico, Zitat, ein auf der Rambla geklautes Handy ist in 5 Minuten weiterverkauft. Ein Käufer im Raval schlachtet es entweder an Ort und Stelle aus oder es wird nach Marokko geschickt. Im Plan Campai gegen die Intensivtäterdelikte ist unter anderem auch vorgesehen, die Hehlernetze auszuschalten, über die die geklauten Handys weiter vertickert werden. Sprühattacken in Barcelona. Unter dem Thema Vandalismus sind die zunehmenden Spraydosenkrickel auf Gebäuden und besonders Waggons von U-Bahn und Renfe zu verbuchen. Die Behörden vermelden jetzt ein weiteres Modephänomen bei dieser Art von Vollschmier-Graffiti-Attacken, der sogenannte Graffiti-Tourismus. 3 von 4 Zugwaggons des Schienennahverkehrsnetzes hier in Barcelona und Katalonien wurden im vergangenen Sommer von sich als Graffiteros bezeichnenden Sprühdosentätern vollgeschmiert. Dabei gehen die immer mehr aus anderen europäischen Ländern herbeigereisten Vollschmierfreaks so dreist vor, dass sie nicht nur die Fenster der Passagiere zuschmieren, sondern sogar die Fenster der Lokomotivführer bzw. Zugmaschinen. Der Sprecher der Plattform für öffentlichen Transport, Carles Garcia, erklärte gegenüber den Medien, Graffiteros aus ganz Europa kommen extra deshalb hierher, um unsere Züge zu besprühen, weil sie hier wenige und milde Strafen zu befürchten haben. Wir fordern härteres Vorgehen gegen diese Art von Reisedelinquenten. Die Züge in Madrid zum Beispiel haben dieses Problem nicht oder nur kaum, denn dort werden diese Leute härter bestraft. Das Problem in Katalonien sei außerdem, dass viele Züge auf unbewachten Abstellarealen die Nacht über verbringen. Allein die Reinigung eines Zuges von 312 Quadratmetern betroffener Fläche kostet über 20.000 Euro. Fand City Barcelona die Stadt als Spaßpark. Um den zügellosen Ansturm der Touristenmassen auf bestimmte Ballungszentren von touristischem Interesse nun doch ein wenig einzudämmen, hat die Partei ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, einen Antrag im katalanischen Parlament gestellt, mit dem die Massifizierung zumindest des Parc Güells um 500.000 Besucher pro Jahr gekürzt werden soll. 4,5 Millionen Touristen besuchen jährlich den Parc Güell. Frau Elisenda Alamany verkündete am Montag, dem 20. Oktober, dass es in dem Antrag darum geht, 500.000 Besucher weniger pro Jahr im Park zuzulassen. Das wären 1.365 Personen weniger pro Tag und 130 Personen weniger pro Stunde. Die Sozialisten von der PSC stimmen ebenfalls für diesen Antrag. Es gehe unter anderem auch darum, den Park wieder besser für die Anwohner zugänglich zu machen. Von den Anwohnern seit langem gefordert wird auch eine Erweiterung der Buslinien V19 und 24, UB19 y 24, in denen die Anwohner wegen der Touristenmassen oft keinen Platz finden, um von oder zur Arbeit fahren zu können. Kinostadt Barcelona. Nun ist es soweit, wenn Sie diesen Nachrichtenbeitrag hören, läuft das Inedit Festival 2025 in Barcelona bereits. Wir hatten es in der vergangenen Ausgabe von Niemandsland bereits ziemlich ausführlich angekündigt und auch besprochen. Vom 23. Oktober bis zum 2. November werden in den Kinosälen des Mobi Aribau Multicine 60 Filme zu sehen sein. Große und kleine Stars, Geschichten und Konzerte aus der Welt der Musik werden auf die große Leinwand kommen. Bekanntes und Unbekanntes wird gezeigt. Und immer ist die Protagonistin die Musik. Feuer, Feuer, Rio. Endlich scheinen Behörden, Politiker und Verantwortliche in den Institutionen ein wenig zu lernen. Nachdem Jahre, jahrzehntelang die Brandbekämpfung und die Feuerwehr trotz verheerender Großbrände jedes Jahr kaputt gespart wurde, will man in Katalonien zumindest jetzt die Feuerwehr verstärken. Die Govern-Landesregierung Kataloniens hat bis 2030 eine Personalaufstockung bei der Feuerwehr beziehungsweise bei den Feuerwehreinheiten von 1500 Feuerwehrleuten angepeilt. 300 neue Stellen sollen pro Jahr bis 2030 geschaffen werden. Auch neue Löschfahrzeuge, Ausrüstung wie Hubschrauber, Schiffe, Überwachungsflugzeuge für die Waldbrandbekämpfung werden angeschafft. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Verbrechen, Mord und Totschlag in Barcelona. Die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra hat den Täter identifiziert, der am Mittwoch vergangener Woche in einer Wohnung hier im Eixample einen Jugendlichen erstochen hat. Der mutmaßliche Mörder könnte, so die Polizei, bereits ins Ausland geflohen sein. Deshalb hat die katalanische Polizei bereits Schritte eingeleitet, um über Interpol die Festnahme des Täters zu erreichen. Die Mordtat geschah am 15. Oktober in der Straße Tamarit 128. Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts verlautet worden. Und eine Meldung aus der Wohnhölle Barcelona. Polizeieinheiten der Guardia Urbana und der Mossos d'Esquadra Polizei haben am Morgen des 21. Oktober die sogenannte Obdachlosensiedlung im Joan Miró Park im Stadtteil Eixample geräumt. Circa 60 Menschen ohne Wohnort lebten bzw. schliefen unter der Überdachung rund um die Bibliothek Joan Miró. Die Räumung soll laut Zeugen friedlich verlaufen sein. Sozialarbeiter und Stadtreinigung im Gefolge wurde das sogenannte Elendslager aufgelöst. Der Tercer Teniente de Alcalde Batier rechtfertigte die Maßnahme damit, dass das Sintecho-Lager die Lebensqualität und das Umfeld der Anwohner unerträglich beeinträchtigt habe, das heißt Dreck, Gewalt, Geschrei. Ein Dilemma, wenn man bedenkt, dass nur ein kleiner Teil dieser Menschen eine Alternative zur Straße finden werden und das Problem nur auf andere Stadtteile bzw. Orte verlagert wird. Dann noch eine kleine Meldung aus einer Zeitschrift, die erscheint alle 2 Monate und heißt Taschenspiegel, von der mir jetzt die Oktober- und November-Ausgabe 2025 vorliegt. Diese Zeitschrift ist sehr professionell gestaltet. Ich hole sie mir immer in einer Buchhandlung, und zwar in der Buchhandlung Alibri Aber es gibt diese Zeitschrift natürlich auch an anderen Orten, im Goethe-Institut zum Beispiel und an anderen Schulen. Und da gibt es immer sehr interessante kleine Reportagen und Beiträge über das Leben bzw. die Kultur hier in Barcelona und in Katalonien. In dieser Ausgabe habe ich mir einen kleinen Beitrag herausgesucht, den ich zum Schluss noch verlesen möchte. Es geht da um eine Buchhandlung, die Finestres heißt. Ich mache zwar hier nie Reklame im Niemandsland für keine kommerzielle Firma, aber diese Buchhandlung, sich einmal näher anzugucken, lohnt sich für alle Freundinnen und Freunde der Literatur und der schönen Bücher und der schönen Orte, wo diese Bücher verkauft werden. Finestres, ein Lieblingsplatz für Bücherfreunde, heißt es da. Den Artikel schreibt Frau Ina Layadi und da heißt es, was gibt es Schöneres, als an einem freien Sonnabendmorgen durch eine Buchhandlung zu schlendern, sich von Buchdeckeln anziehen zu lassen, von den frisch eingetroffenen Neuerscheinungen überrascht zu werden, die vertraute Handschrift einer geschätzten Autorin wiederzuerkennen oder eine ganz neue Stimme zu entdecken. Welche Themen bewegen die Zeit? Welche Geschichten und Träume warten darauf, mich zu finden? Welche Sprache zieht mich in ihren Bann? Die Entscheidung fällt nie leicht und doch ist genau das das Spannende und Entspannende. Stöbern, blättern, sich verlieren. In der Buchhandlung Finestres in der Calle Diputación Nummer 249 ist dieser Zauber überall zu spüren. Zwischen Neuem und Altem, zwischen Klassikern und Moderne lädt jedes Regal und jeder Tisch dazu ein, Büchern zu begegnen. Und wenn schließlich die Wahl getroffen ist, wenn die ersten Seiten ungeduldig aufgeschlagen werden wollen, dann warten gemütliche Sessel zwischen den Regalen. Und wenn das Wetter noch mitspielt, dann lädt die Innenterrasse ein, begleitet von einer Tasse Kaffee oder Tee, vielleicht mit etwas Süßem zum Knabbern. Ein ganz besonderer Lieblingsplatz, der jedes Mal etwas Neues bereithält. Georgie ist Sergeant geworden, aber die Armee, sie war keinen Wert sein und marschiert hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Cap bis Coach Bihar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm. Und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie dabei am Arm. Und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Cap bis Coach Bihar. Wenn es mal regnete. Und es begegnete. Ihnen eine neue Rasse. Ne braune oder blasse. Dann da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak. Tartar. Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Cap bis Coach Bihar. Wenn es mal regnete. Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak. Tartar! In der Jungen Welt erschien im vergangenen Sommer ein Interview zum Thema Wohnraum in Spanien, das ich hier noch einmal präsentieren möchte. Ein Interview zum Thema Wohnraumkrise in Spanien, das die Journalistin Carmela Negrete mit Frau Carmen Arcarazo von der Mietergewerkschaft in Barcelona geführt hat. Carmen Arcarazo ist Sprecherin der katalanischen Mietergewerkschaft Sindicato Llogateres. Berichten zufolge sollen in Spanien etwa 60.000 Wohnungsinserate für illegale Touristenunterkünfte gelöscht werden. Welche Probleme verursachen Ferienwohnungen? Antwort: Sie verschärfen die Wohnkrise. In Barcelona gibt es zum Beispiel mehr als 10.000 legale Ferienwohnungen. In manchen Küstenregionen machen sie bis zu 50% des verfügbaren Angebots aus. Sie werden aber nicht von Einheimischen, sondern von Touristen bewohnt. Das führt zu steigenden Miet- und Immobilienpreisen. Studien zeigen, dass allein die Airbnb-Aktivität die Mieten um bis zu 7% und die Kaufpreise um bis zu 17% erhöhte. Wie kam diese große Wohnungsnot zustande? Spanien gehört weiterhin zu den OECD-Ländern mit der höchsten Zahl an Wohnungen pro Einwohner, also über 550 pro 1.000 Menschen. Viele davon werden aber nicht zum langfristigen Wohnen genutzt, sondern dienen als Ferienwohnungen, saisonale Unterkünfte oder stehen leer. Weniger als 2% der Wohnungen gehören dem Staat. Reguliert ist der private Markt außerdem kaum. Deswegen braucht es jetzt klare Regeln, damit Wohnungen nicht nur zur Profitmaximierung zweckentfremdet werden, sondern primär den Einheimischen zum dauerhaften Wohnen dienen können. Was hat sich mit der progressiven Regierung Spaniens geändert? Antwort: Es wurde ein Wohnraumgesetz verabschiedet, das die Regulierung der Mietpreise vorsieht. Das ist eine gute Nachricht. Aber die Saisonvermietung hat die Regierung nicht reguliert. Da diese Mietverträge im Grunde aber eine rechtliche Grauzone darstellen, können hier Eigentümer richtig abkassieren. Und das ist insbesondere in Städten wie Barcelona ein Problem, da dort diese Form der Vermietung oft als Hintertür für Wucher genutzt wird. Barcelona hat unter der damaligen Bürgermeisterin und früheren Mietaktivistin Ada Colau erstmals ernsthaft in öffentlichen Wohnraum investiert. Es wurden verschiedene Richtlinien gegen Hotels und den Bau von Ferienwohnungen verabschiedet. Ab 2028 zum Beispiel wird es in Barcelona keine neuen Ferienwohnungen mehr geben. Aber viele der Gesetze gegen Spekulation müssen auf nationaler Ebene beschlossen werden. Die Frage an Carmen Arcarazo, die Sprecherin der katalanischen Mietergewerkschaft Sindicato Llogaters, heißt jetzt: Wofür setzen Sie sich ein? Wir fordern eine Mietpreisbremse, die Preise auch deutlich senkt, außerdem längere und unbefristete Mietverträge sowie die Rückgewinnung von Wohnraum, der nicht zum dauerhaften Wohnen genutzt wird. Dann Maßnahmen wie in Amsterdam. Gekauft werden darf nur eine Wohnung, wenn man selbst darin wohnen will. Obendrein brauchen wir einen viel größeren öffentlichen Wohnungsbestand. Dieser Zuwachs muss nicht durch Neubau erfolgen, sondern auch durch den Erwerb bestehender, derzeit privater Wohnungen. Unterstützen Sie die Proteste gegen die Touristenflut? Wir finden das richtig. Einer der Hauptgründe für die Wohnraumkrise ist die touristische Nutzung. Unser Problem ist dabei nicht der einzelne Tourist, sondern ein auf Tourismus und Immobilienentwicklung basierendes Wirtschaftssystem, aus dem extrem prekäre Arbeitsplätze resultieren. Diese Problematik wird sich nicht durch individuelle Entscheidungen lösen. Es braucht in erster Linie klare gesetzliche Regelungen. Spanien muss die Ferienvermietung regulieren und auch den Immobilienhandel. Wie kann es sein, dass es auf den Balearen fast mehr Deutsche als einheimische Eigentümer von Wohnraum gibt? Das ist absurd. Welche Rolle spielen Investmentfonds? 2013 wurde in Spanien die Gesetzgebung geändert, um Investmentfonds den Eintritt in den Immobilienmarkt zu erleichtern, mit katastrophalen Folgen. Sie haben ganze Gebäude gekauft, Mieter rausgeworfen, dann wiederverkauft oder drastisch die Mieten erhöht. Ihr Verhalten hat das ganze Marktverhalten beeinflusst. Auch kleinere Eigentümer haben begonnen, sich wie Investmentfonds zu verhalten. Das zugrunde liegende Problem ist der Drang zum Rentierdasein. Momentan lohnt es sich mehr, Miete zu kassieren, als selbst produktiv zu arbeiten. Um die Wohnungsfrage zu lösen, muss das beendet werden. Das war ein Interview von Frau Carmen Negrete mit Carmen Arcarazo von der Mietergewerkschaft Sindicato Llogateres. Ob dich das kümmert oder nicht. das ist mal so. Wenn ich dich sehe, dann werde ich wach. Und schon dein feines, kleines Lächeln macht mich schwach. Und ach, ich weiß nicht, ob du das kapierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Wenn ich dich seh, dann wird alles gut. Wenn du mich küsst, ganz nebenbei, dann dreh ich auf und sag dem grauen Tag bye-bye. Als sei die ganze Und im heutigen Niemandsland Kinoblock möchte ich einen Film, einen Klassiker, Der Defa des Regisseurs Konrad Wolf aus dem Jahr 1968 vorstellen. Ich war 19. Zuerst ein paar Worte zum Regisseur. Konrad Wolf wurde am 20. Oktober 1925 in Hechingen geboren und er starb 1982 in Ost-Berlin. Er war ein deutscher Filmregisseur und bekannt durch Filme wie Der geteilte Himmel, Ich war 19 und Solo Sunny. Er galt als einer der wichtigsten Regisseure der DDR. Kommen wir zu dem Film Ich war 19. Ich war 19 ist eine DEFA-Produktion, in der die Geschichte des jungen Deutschen Gregor Hecker erzählt wird, der im April 1945 als Leutnant der Roten Armee nach Deutschland zurückkehrt. 11 Jahre zuvor waren seine Eltern mit ihm aus Köln nach Moskau emigriert. Als Angehöriger einer Propagandaeinheit soll er unmittelbar vor Ende des Zweiten Weltkriegs die letzten noch kämpfenden Wehrmachtssoldaten zur Kapitulation überreden. Achtung, Achtung, deutsche Soldaten! Bevor wir einen Bericht über die Lage an den Fronten geben, fordern wir euch auf, nicht zu schießen. Hört mich an, habt Vertrauen. Ich bin Deutscher. Der Film verarbeitet die persönlichen Erlebnisse des Regisseurs Konrad Wolf und seines Freundes Hauptmann Wladimir Gall. Eine zentrale Frage ist, wie die deutsche Kulturnation, die einen Johann Sebastian Bach hervorgebracht hat und mit der Hecker nur noch die Sprache gemeinsam hat, dem verbrecherischen Nationalsozialismus verfallen konnte. Der Film ist also wie gesagt in der DDR entstanden, Originalsprache Deutsch und auch Russisch. Erscheinungsjahr 1968, der Film dauert 115 Minuten und Regie führte Konrad Wolf. Das Drehbuch stammt von Wolfgang Kohlhase und Konrad Wolf Und in den Hauptrollen sehen wir Herrn Jecki Schwarz als Gregor Hecker, Wassily Livanov als Vadim Gaiman, Alexei Aiboschenko als Sascha Siganyuk, Galina Polschkich als sowjetische Soldatin, Jenny Grollmann stellt ein deutsches Mädchen dar, Michael Gluskig, einen sowjetischen General und viele, viele andere Namen mehr. Achtung, Deutsche! Die Rote Armee stößt unaufhaltsam über die Oder vor. Sie ist nur noch 150 bis 200 Kilometer von den Armeen Altenhauers und Montgomerys getrennt, die mit ihren Spitzen an der Elbe stehen. Ein paar Worte zur Handlung. Am 16. April 1945 zieht der Deutsche Gregor Hecker als Soldat der Roten Armee mit seiner kleinen Truppe im Gefolge der 48. Armee von der Oder herkommend durch Brandenburg nach Westen. Gregor Heckers Eltern sind deutsche Kommunisten, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion fliehen konnten. Als die Truppe nach Bernau kommt, das nach der Besetzung durch sowjetische Panzerspitzen inzwischen wieder geräumt worden ist, wird Hecker kurzerhand zum Kommandanten der Stadt ernannt. Mit einer Handvoll Leuten versucht er, eine Kommandantur einzurichten. Sie kommen mehrfach mit Zivilisten in Kontakt, darunter ein heimatlos gewordenes Mädchen aus Hinterpommern, das Hecker mit der Begründung, sie schlafe lieber mit einem als mit allen, um Unterkunft in der Kommandantur bittet. Heckers Abteilung macht Quartier für den Stab und stößt dabei auf eine überraschende Heeresintendantur der Deutschen. Der deutsche Etappenmajor Bering will sich ordnungsgemäß telefonisch in sowjetische Gefangenschaft abmelden, was bei seiner vorgesetzten Dienststelle auf Unglauben stößt. Um einen Beweis zu liefern, reicht er das Telefon den Russen, die sich damit einen Scherz erlauben. Bitte den Offizier vom Dienst. Hauptmann Schmidt. Major Bering. Hauptmann Schmidt, ich habe Ihnen eine außergewöhnliche Meldung zu erstatten. Unsere Dienststelle ist soeben von der russischen Armee besetzt worden. Ich bitte mich, in russische Gefangenschaft abmelden zu wollen. Meine Dienststelle ist soeben von der russischen Armee überrollt worden. Die Russen bei Ihnen? Das ist doch völliger Blödsinn. Würden Sie meine Meldung bitte bestätigen? In Sachsenhausen treffen Hecker und Sascha Ziganyuk ihren Vorgesetzten Vadim Gaiman, der versucht, einen deutschen Soldaten vor der Rache sowjetischer Soldaten zu retten, die gerade das KZ Sachsenhausen befreit haben. Gaiman kann zunächst verhindern, dass der deutsche Soldat erschossen wird. Als sie sich auf den Weg Richtung Lager machen, ist jedoch ein Schuss zu hören, der das Schicksal des Soldaten verkündet. Jedrit твою в бога душу мать, гитлеровская сволочь, катись ты к ядрене матери! Hallo! Hallo! Bitte schön. Die folgende Szene ist dem Dokumentarfilm Todeslager Sachsenhausen von Richard Brandt entnommen. Darin berichtet der als Henker von Sachsenhausen bekannte Paul Sarkowski, wie er Häftlinge in der Gaskammer mit Blausäuregas sowie einer als Messlatte getarnten Genickschussanlage ermordete. Sarkowski erklärt, die Nationalität der Häftlinge sei überwiegend russisch gewesen. Die im Lager ermordeten Juden erwähnt der Film nicht. Kurz darauf besuchen die Soldaten einen Landschaftsarchitekten, der das Phänomen des Nationalsozialismus als unausweichlich und im deutschen Wesen angelegt zu entschuldigen versucht. Sie diskutieren über den Philosophen Immanuel Kant. Viele, viele Szenen folgen nun. Der ganze Weg bis Berlin wird geschildert und ich empfehle jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern von Niemandsland, den Film sich wirklich anzugucken. Er ist im Internet zu finden. Auf YouTube kann man ihn mit Untertiteln sehen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, einmal wieder sein historisches Gedächtnis aufzufrischen und zu sehen, was in der Geschichte wirklich passiert ist zwischen Russland und Deutschland. Angesichts der politischen und zivilisatorischen Verwerfungen der vergangenen 30 Jahre, die sich inzwischen in kaum für möglich gehaltener kulturindustrieller Konformität äußern, sticht ein frühes Werk, das Antifaschismus, Sozialismus und Humanismus verpflichtet war, umso deutlicher hervor. Schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom 20. Oktober, ein solches Werk schuf der Filmregisseur Konrad Wolf, und zwar kontinuierlich, von seinem ersten bis zu seinem letzten Film. Die heute weit verbreitete Meinung, dass die Filme des Sozialismus einer untergegangenen Welt angehörten, anachronistisch und deshalb ohne Bedeutung für die Gegenwart seien, stellt sich bei der Betrachtung dieser Filme als Trugschluss heraus. Die beiden wesentlichen Fragen, die Konrad Wolf zeitlebens beschäftigten, ja quälten, waren: Warum wird jemand Nazi? Und wie kann es nach der faschistischen Barbarei gelingen, eine Gesellschaft vernünftig nach sozialistischen Kriterien zu organisieren? Diese Fragen gehörten für Wolf zusammen und sind in all seinen Filmen präsent. Und damit verabschiede ich mich im heutigen Niemandsland. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein hervorragendes, tolles, interessantes, schönes, wunderbares Wochenende. Bleiben Sie gesund, munter und trotz alledem optimistisch. Tschüss, adeo, agur, sagt Ihr Detlef Jeskatz. Jo! Fast täglich spreche ich solche Sätze. Schüsse sind die Antwort. Überläufer kommen selten. Wartet nicht bis 12:05. Ich bin 19 Jahre alt. Komm raus! Dir passiert nichts. Ergib dich! Hello, listeners. Nice to meet you all. I'm Deborah from Oregon. You are listening to Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show in Barcelona. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Wie Glas, der mein